jetzt und das erste Pfand und auch das einzige von unserem heutigen Brand. Die Tochter, die du mir geboren, sobald ich dich bei mir im Eis verloren, hab ich, wie dir bekannt, sie nach Buchans treue Hand. An eine Perserin ist sie von ihm gekommen, die ihrer sich als Mutter angenommen. In Kirchland, wo sie sonst gewohnt, war mein Bemühen zwar groß, von selbiger jetzt Nachricht einzuziehen. Allein, ich habe nichts erfahren, als dass die Furcht vom Krieges Schaden von dort sie weggetrieben. Seines Vaters Leben, der Perserreich, das sich erobert, übergeben, und er erkennt es auch mit dankbarem Gemüte. Mit meiner Tochter muss ich dir verbinden und unsere Freundschaft sich auf dieses Bündnis gründen. Geh, meine Werte, jetzt zur Seite, ich bin gewillt, ihm dieses anzudeuten.